Something for your mind, your body, and your soul. Susanne Eve Experiment. Dieses Wochenende, wie versprochen, mit einem Live-Interview aus Erfurt, aus dem etc. mit dem Gurne. Und wir werden das Interview dieses Mal als Ganzes einblenden und den Rest Musik senden. Und als Special gibt es heute einen Mitschnitt vom Georgi, die Wahl von Spur 1, den ihr ab nächster Woche auf djsets.com downloaden könnt. Und ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Thank you. Get high. disco shit. TC, haben Gunne bei uns, reden mit ihm ein bisschen über das Projekt. Hi Gunne. Servus Rick Wixen und Blue Blumeyer. Danke. Tja, ich bin ja nicht das erste Mal hier, Hagen, du bist heute zum zweiten am Start. Wir finden es ja immer echt klasse, dass du uns einlädst. Erstmal ein großes Danke dafür. Gerne, wenn ihr jetzt sehen könntet, wie mir die rote Stock ins Gesicht läuft. Danke. Hat's allerliebst. Geil. Gunne, wie lange machst du das schon, die Spinning Max? Die Spinning Max-Geschichte läuft jetzt seit 2,5 Jahren. Geht jetzt auch, wir haben bald im Mai dann unser 3-jähriges. Feine Sache, vielleicht sollten wir es mal allen erklären, was Spinning Max überhaupt ist. Und ich denke, das wirst du jetzt gleich tun. Selben Abendzug werde ich das vermitteln. Spinning Max ist einfach nur eine Veranstaltung, die jeden Mittwoch hier in Erfurt läuft, im ETC. Rick hat es schon in Nebensätzen angesprochen. Ist eine Party, die keinen Eintritt kostet, wo einfach mal Leute kommen können und mitten in der Woche einfach mal gut Spaß haben können zu Beat, der so sich zwischen Minimal, Elektro, Breaks und Ähnlichem bewegt. Ist eine Geschichte, die sich jetzt entwickelt hat und quasi seit 1,5 Jahren richtig gut läuft. Im Schnitt 150 Leute, im Sommer ein bisschen mehr, bis zu 300, im Winter, wenn es kalt ist und die Leute ihren Arsch nicht hochkriegen, ein bisschen weniger. Aber letztendlich, also ohne irgendwie groß angeben zu wollen und auf eure Erfahrungen zurückgreifend, eigentlich immer recht gute Partys. Ja, Leute gehen immer gut ab, dafür, dass mitten in der Woche ist, eigentlich erstaunlich manchmal. Ich habe ja gesehen, in Dresden, wo man das angesprochen hat, Mittwochabend, Erfurt, die Leute haben immer skeptisch geschaut, weil bei uns kann man sich das weniger vorstellen, dass mittwochs halt was geht. Beziehungsweise, ich glaube, die Schleuder hat es mal gezeigt, dass eventuell Mittwoch ein paar Leute rauskommen und feiern. Aber das, was ich hier erlebt habe, das sprengt alle Grenzen. Es ist einfach Wahnsinn. Vor allen Dingen in den Ferien, das ist besonders rappelvoll. Es liegt am Bundesland. Ich glaube schon, dass Thüringen auf alle Fälle mächtig rockt. Mehr feiert, ja. Hey, und natürlich Sachsen hier. Nee, aber ich glaube schon, hier feiern sie noch mehr als bei uns mittlerweile. Ja. Oder immer noch. Es ist ein guter Grund, umzuziehen. Man hat in aber Thüringen wahrscheinlich ist das auch der Einzige. Ja, welche prominenten Gäste hast du eigentlich schon da gehabt hier? Also das ist eh das Ding, also muss man natürlich sagen, so eine große Prominenz kann man natürlich so nicht erwarten, weil da wir freien Eintritt haben, haben wir auch ein ganz niedriges Budget, quasi fast gar keins. Das heißt so, dass die Leute, die hier wirklich auflegen, das sind natürlich meistens Leute, die wirklich Spaß noch am Auflegen haben, die sagen, hey, es ist mit einer Woche, ich will ja keine Kohle verdienen, ich mach's ja auch nicht, weil von was denn? Und von daher ist es manchmal erstaunlich, dass Leute wie, was weiß ich, Dramanui aus dem KitKat Club oder auch Lexi und Ganja hier schon für fast nichts aufgelegt haben, auch jetzt im Dezember wieder am Start sind oder auch ihr immer aus Dresden kommt, viele Leute aus Berlin kommen, demnächst haben wir jemanden aus Bochum hier oder aus Hamburg. Also Leute einfach, die sagen, hey, ich mach's einfach wegen der Party. Ich will einfach nur feiern und gut ist. Und da das Publikum da auch sehr dankbar ist hier in Erfurt, gehen ja die meisten eigentlich mit einem zufriedenen Lächeln nach Hause. Und für alle, die wissen wollen, was geht in Erfurt mittwochs, auf bang.de gibt es eine eigene Sektion, Spinning Wax. Gunne pflegt immer fleißig die Date sein und da kriegt er mal so einen Überblick. Hey, Lob! Ich hab's halt gemacht. Sehr gut, ja. Tja, Gunne, du bist ja selber auch ein DJ. Ich befürchte, ja. Du befürchtest, ja. Wie lange drehst du schon dran? Das kann man so nicht sagen, weil das muss man irgendwie unterscheiden. Im Prinzip 10 Jahre. Davon muss man aber so sehen, dass ich habe damals angefangen mit Limo, der quasi so Mitveranstalter von mir ist und auch ein DJ. Wir haben früher mit original festen Schlager angefangen, richtig gut. Udo Jürgens und Marianne Rosenberg, so die ganz harten Sachen, 94, haben straight durchgezogen. Dann irgendwann die 70er Jahre, 80er Jahre Geschichte. Und elektronische Musik haben wir quasi schon immer gehört, aber bis wir irgendwann gesagt haben, hey, wir sind doch eh DJs, dann lass uns doch mal doch die Scheiße auch auflegen, die wir hören. Seit 4 Jahren oder so. Also konsequent zumindest. Richtig konsequent eigentlich seit 2 Jahren erst. Gibt es von dir eigentlich was zu hören? Seit 3 Jahren, ich möchte das. Hey. Gibt es von dir eigentlich in nächster Zeit was zu hören? Oder kann man was von dir erwarten? In Richtung selber Eigenrelease? Ich denke schon. Das klingt zwar immer ein bisschen bekloppt, aber es ist jetzt irgendwie ein Remix rausgekommen von mir, von Kleinkariert. Ein paar Stuttgarter irgendwie, das auf dem Stuttgarter Label Papa Trash ein Remix drauf. Dann auch das nebenbei erwähnt, bin ich ja quasi bei Thirsty Cat Records angestellt und auch quasi da im Pool mit drin. Also für Jahrescompilation für Thirsty Cat Records gibt es den ersten Track, also mal so den ersten Schmanker, so ein Vorgeschmack, quasi so ein kleines Bonbon. Und ich denke im April oder so, im Frühjahr zumindest irgendwann, wird es dann auch eine Platte geben, wahrscheinlich dann auf dem Sublabel 24. Ja, wo ja auch euer Dresdner Kollege Ganja quasi den Einstand gegeben hat. Yeah! Black was? Black Quartett hieß es. Genau! Das hast du schon gar nicht gemerkt, ich hab's zu Hause. Eventuell der gute Freund bei uns. Grüße an Markus. Herr Rätz, bereiten dich schon mal vor. Nee, du hast von uns angerufen. Markus, war schön in Amsterdam mit dir. Das war ein Traum. Was, wir waren in Amsterdam? Ach ja, wir waren da bei so einer Musikmesse und haben da sehr schöne Tage in Amsterdam verbracht. Alles klar. Alles klar. Das wird geschnitten. Was spielst du denn eigentlich so für einen Sound, Bruni? Den typischen Neopop aus Thüringen oder? Ja, ist halt immer die Frage, was ist denn eigentlich der typische Neopop-Sound? Ihr habt ihn doch gedreht. Ja, aber ist er nicht eigentlich doch weitläufiger, als die meisten Leute denken? Ist es nicht? Invitierte Frage. Also, wenn wir Neopop hören, denken wir automatisch an Thirsty Cat, Erfurt und an die Compilations, die das so ein bisschen geprägt haben, die Stilrichtung. Na klar, also da geht es natürlich darum, dass vieles im Gegensatz zu diesen loop-lastigen Techno irgendwie ein bisschen songorientierter ist und sowas. Na klar, sowas auf alle Fälle. Aber auch durchaus andere Sachen hast du ja selbst schon oft gehört, die manchmal ein bisschen breaky sind, manchmal ein bisschen minimaler, manchmal aber auch auf die Fresse. Also wenn die Leute schreien und Party wollen, dann muss es auf die Fresse geben. Da kann ich nicht irgendwie eine Klickerscheibe aufleben, alle dann, alles klar, es geht. Muss dann schon vorwärts gehen. Aber sicherlich also nicht irgendwie ein Schranz oder irgendwie ein Dreck, sondern muss schon einfach nur guter Techno, elektronische Musik, die positiv, ne? Ja. Okay, noch ein Statement zum Schluss. Ich würde gerne noch eins geben. Männer, Frauen, Kinder, alle die da, oder Hybriden, keine Ahnung. Wenn ihr nach Thüringen kommt, hier gibt es auf alle Fälle die besten Wodka Red Bulls. Yeah. So what? Hast du noch ein kurzes Statement, willst du noch jemanden grüßen? Genau, oder Webseite, geht's durch. Was. Also, gib deine Grüße durch und wohin. Grüße und vielleicht noch ein Weblink. Vielleicht. Ein Weblink. Yeah. Ich grüße definitiv meine Mami, die mich definitiv nicht hören wird, weil sie definitiv einen beschissenen Radiosender hört. Und kein Internet. Und kein Internet hat. Hat sie, aber selbst das ist. Das versteht die, glaube ich, noch nicht. Aber meine Mami ist schon über 40. Hey. Und. Okay. Und natürlich schaut alle mal auf www.firstacat.de vorbei oder auch auf bang.de und trotz einiger Differenzen auch auf Audiomorph, eigentlich auch eine coole Geschichte. Okay. Gunni, ich brenne das Ganze auf CD und ich schicke es dir zu. Das wäre traumhaft. Das wäre traumhaft. Wunderbar. Du kriegst eventuell sogar die Special DVD Edition, die demnächst kommt. Macht euch frisch. Alle ja. Sendungen, alle im Interviews. Januar. Im Januar. Neues Jahr, neues Glück. So, Prost. Yes. Stopp. We are better.

Yeah.

innocent sound. Get up, get down.

gets you high. Don't rely on us to get you high. What you really

feels like we're all living in Prozac Nation. Thank you. You know the consequences. You know the risks. You know the risks. You will be running scared. Running scared. Running scared. Running scared. Running scared.